zu. Ich habe eine Giftpille in einen der beiden Becher getan. In welchen? In den Becher mit dem Fächer. In den Becher mit dem Fächer? Ja, aber ja. Ihr wollt nicht den Becher mit dem Fächer. Ihr wollt den Pokal mit dem Portal. Ich will nicht den Becher mit dem Fächer. Ich will den Pokal mit dem was? Den Pokal mit dem Portal. Es ist ein Pokal mit der Figur eines Portals. Enthält der Pokal mit dem Portal den Wein der Pille? Nein, der Wein mit der Pille ist in dem Becher mit dem Fächer. Der Fächer mit dem Becher? Der Becher mit dem Fächer. Und was ist mit dem Pokal auf dem Portal? Nicht der Pokal auf dem Portal, das Portal auf dem Pokal. Und wo ist der Wein mit der Pille? In dem Becher mit dem Fächer. Ist doch so leicht. Der Wein mit der Pille ist in dem Becher mit dem Fächer. Der Pokal mit dem Portal hat den Wein gut. Das ist doch so leicht zu behalten. Ja, dann kämpft ihr doch mit ihm. Also hört genau zu. Der Wein mit der Pille ist in dem Becher mit dem Fächer. Der Pokal mit dem Portal hat den Wein gut und rein. Der Wein mit der Pille ist in dem Becher mit dem Fächer. Der Pokal mit dem Portal hat den Wein gut und rein. Ja. Und immer daran denken.